hola, wie geht es euch? Willkommen zum Mixtape 46 mit Mercedes Herrada. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Wie alle vier Samstage um diese Zeit werden wir Punk, Rock und Metal von bekannten Bands und vielen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, genießen. Von hier aus unterstützen wir stets gute Musik und die großartige Arbeit so vieler Musiker von hier oder aus dem Rest der Welt, mit besonderem Fokus, ja, wie immer auf spanische Bands. Diese Sendung enthält die Musik, die wir von vielen Plattenfirmen erhalten, aber es gibt auch viele Bands aus verschiedenen Teilen der Welt, die schreiben, um ihre Musik mit uns allen zu teilen. Heute werden wir viele davon genießen und ich freue mich sehr, riesig, sie mit dir zu hören. Wir beginnen mit dem Punkrock von Manifa aus Bilbao, Baskenland, mit Siempre nos quedará París, einem weiteren Song aus ihren letzten Veröffentlichungen Asesinos. Más violenta que la realidad. Bad Religion, ein Single, die genau am 14. Januar 2002 veröffentlicht wurde, als Vorgeschmack auf das Album The Process of Belief, das sie nur 7 Tage später veröffentlichten. Wir machen weiter mit Daft Cut aus Osnabrück und noch ein Lied aus dem Album Was wichtig ist, Armer Idiot. So heißt das Lied. Die Band könnt ihr bald in Osnabrück live sehen, ganz genau. Am 17. Februar im Lautenspeicher Osnabrück mit Splitterfaser und You Know Who. Nach Daft Cut werden wir eine sehr junge Band aus Valdealgorfa hören, in der Region von Aragon in Spanien. Diese Gemeinde hat ca. 600 Einwohner. Und es ist richtig schön zu wissen, dass dort 4 Jungs und ein Mädchen von zwischen 14 und 18 Jahren alt so gute Punk machen, so gut klingt. Und wie ich vor kurzem erfahren habe, bald in einen richtig guten Tonstudio kommen. Ich sage schon, wenn mit eigener Aufnahme so gut klingt, bin dann sehr gespannt auf die gute Zukunft von Calumnia. Wir werden diese junge Band mit Sucia Sociedad hören, dreckige Gesellschaft. Erfolg ist nicht so mein Ding, denn ich strebe nicht nach oben. Ich leg mich gern auch nochmal hin, um ein bisschen weiter zu pumpen. Da draußen ist es mir zu hektisch und alle rennen wild umher. Sie fragen mich, ob das gut oder schlecht ist und erst recht nicht mehr wofür. 6 Uhr aufstehen, Kaffee kommt. deine Socke hin. Zum Autorennen, Vollgas ins Büro. Aufgepackt als Herzinfarkt, aber Idiot. Ich bleibe lieber hier in Deckung und ruh mich noch ein bisschen aus. Wascht ihr noch eure Autos? Ich verkrieche mich im Haus. 6 Uhr aufstehen, Kaffee kochen, Zähne putzen, duschen, wo sind deine Socken? Zum Autorennen, mit Vollgas ins Büro, auf dem Parkplatz, Herzinfarkt. Armer Idiot. Rennen, Hetzen, Fetzen, Jagen. Jammern und Verklagen, rafft es jeden Mal dahin. 6 Uhr aufstehen, Kaffee kochen, Zähne putzen, duschen. Wo sind jetzt deine Scheißsocken? Zum Autorennen, mit Vollgas ins Büro. Auf dem Parkplatz, Herzinfarkt, armer Idiot. We'll be right back. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Metal von Celtian. Nach der Veröffentlichung ihrer ersten Single Maleficio de Sangre, deren Videoclip auf dem YouTube-Kanal vom Label Maldito Records bereits mehr als 500.000 Mal angeklickt wurde, präsentieren Celtian ihr zweites Single Sueños de Cristal, die wir uns gerade angehört haben, als Vorschau auf ihr nächstes Album Secretos de Amor y Muerte. Weiter geht es mit dem Folk-Punk-Rock der Piraten von Jolly Roger, eine Band aus dem Südwesten Englands von der Küste Cornwalls mit dem Titel Drunk Again. Why the am I?

Emergency Rule via Wormhole Death Records, die australische Metal- und Hardrock-Band mit dem Song Corporation aus ihrem Album The King of Ithaca, das am 9. Februar erscheinen wird. Und jetzt genießen wir einen richtigen Schlacht mit Saxons and Vikings von Amon Amarth mit Saxon. Toll ist übrigens auch das Video. Es macht richtig Spaß. Es zeigt Beefheart von der britischen Heavy-Metal-Band Saxon, der den Song singt, zusammen mit seinem Bandkollegen im Kampf gegen die Wikinger Amon Amarth. Hier ist für euch Saxons and Vikings. So

Barium von Machine Head aus dem Album Through the Ashes of Empires aus dem Jahr 2003. Sie touren durch Nordamerika, dann nach Australien und im Sommer nach Europa, um auf Festivals wie Rock am Ring, Download Festival, Nova Rock, Hellfest und anderen aufzutreten. Wir gehen zur aktuellen Musik zurück mit Bruce Dickinson. Vor nicht allzu langer Zeit, am 1. Dezember, fand die Präsentation der ersten Single Afterglow of Ragnarok aus seinem kommenden Soloalbum The Mandrake Project statt, das am 1. März in den Handel kommen wird. Wir haben es hier auf Mixtape bereits gehört. Heute können wir die zweite Single genießen. Hier ist für euch Bruce Dickinson mit Rain on the Graves. Churchyard, I came across a man. He smiled and slowly beckoned me with a trembling hand. Did you come to gamble? Huh? Did you come to pray? What's the meaning of your business here on a stormy day? The raindrops spattered on the tomb from gray and leaden skies. Deny me once, deny me twice, don't look in my eyes. Denied the truth that he had come to steal, to kneel before the poet, not the altar or the priest. He's washed himself in misery before he came to pray. He'd hoped that his false penitence some sympathy he'd sway. Hey!

before it's you. What are you? Klingt echt gut, oder? Wir haben vorhin aus Spanien Afonik mit dem neuen Single Melodia Antifascista gehört und gerade auch neu aus Frankreich Cher God mit Life and Choices. Okay, die Zeit für Mixtape ist gleich vorbei. Das war die Ausgabe von Mixtape German Version 46. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. In 4 Wochen können wir uns wieder hier treffen. Und wenn du diese Sendung nochmal hören möchtest, schau mal bei mixtaperadio.online. Da kannst du alle Ausgaben finden zum Herunterladen und hören, immer wo und wann du möchtest. Auch die wöchentliche spanische Ausgabe und wenn es geht sogar teilen. Und ich danke auch dann dafür. Zum Schluss kommt gleich den Hard Rock von Riley's LA Guns. Das neue Album The Dark Horse ist endlich da. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um noch einmal Overdrive zu hören. Buenas noches. Einen wunderschönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada. Dicke Umarmung und bis zum nächsten Mixtape.